Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit seltenen Konzert- und Studioaufnahmen. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. You got an echo on there. Yeah? He's got echo. Let's do it with echo then. Live 1969 mit dem Song, der das Bedürfnis nach Schutz artikuliert. Schutz vor einer apokalyptischen Wirklichkeit. Gimme Shelter. Ganz am Ende des Songs wird die Hoffnung auf Liebe formuliert. Die sei nur einen Kuss weit entfernt. It's just a kiss away. Aber sonst geht es um Sturm, Feuer in den Straßen, Fluten, Vergewaltigung, Mord und Krieg. War, it's just a shot away. Mitch Ryder hat diesen Song im Februar diesen Jahres hierzulande auch wieder im Tourprogramm gehabt und der Song klang heute nicht weniger aktuell als 1969 zu Zeiten des Vietnamkriegs. Die Live-Version der Stones, die gerade zu hören war, wurde am 9. November 1969 im Oakland Coliseum mitgeschnitten, während der zweiten Show. Die erste Show muss nicht gut gelaufen sein. Ein Verstärker von Keith Richards ging kaputt, woraufhin der Gitarrist seine durchsichtige Dan Armstrong-Gitarre, dieses schöne Gerät, in die Luft warf und wütend die Bühne verließ. Außerdem lieferten sich Rock-Promoter Bill Graham und der Tourmanager der Stones auf offener Bühne ein Handgemenge, während die Band Satisfaction spielte. Der zweite Set der Stones begann dann um 2:30 Uhr nachts. Greil Marcus hat damals dieses Konzert im Magazin Rolling Stone sehr ausführlich beschrieben, in der Ausgabe vom 13. Dezember 1969. Die Lektüre davon ist auch heute noch eine spannende Sache. Ausschnitte nun aus diesem zweiten Set im Oakland Coliseum erschienen schon um Weihnachten 1969 in kalifornischen Plattenläden. 1990 konnte ein Label aus Luxemburg diese erste Bootleg Stones LP dank einer Gesetzeslücke ganz legal herausbringen. Die Platte heißt so wie beim Ersterscheinen 1969, Liver Than You'll Ever Be, zu Deutsch etwa Lebendiger als ihr je sein werdet. Um seltene Konzert- und Studioaufnahmen geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Got Me von den Kings tatsächlich als drittes Single der Band veröffentlicht wurde, im August 1964, war diese Nummer vorgesehen, Don't Ever Let Me Go. Der klassische Riff von You Really Got Me war also schon vorher geboren. Veröffentlicht wurde Don't Ever Let Me Go 1964 also nicht, aber irgendwo überlebte der Song und dank einer CD mit dem Titel The Great Lost Kings Album ist nun doch ein Einblick in das Vorleben von You Really Got Me möglich. Weitere erhellende Bemerkungen zu dem Song finden sich in der wunderbaren Kings-Biografie von John Savage. Like the clouds that bring the rain, like the sun that makes the flowers, like a soft and gentle breeze, I will blow away the showers. This I know, this I know, and I know I'll love you for the rest. rest of my life. I can't wait till tomorrow comes. I can't wait to see the sunlight in your eyes. When you know I'm yours, I don't know what makes the stars light up the sky when nighttime's falling. But like the stars up in the sky, my love for you is everlasting. This I know, this I know, and I know I'll love you for the rest of my life. I can't wait till tomorrow comes. I can't wait to see the sunlight in your eyes. When you know that I am yours. When the leaves fall sadly down, when the autumn winds are blowing, they don't feel sad because they know a new life comes with springtime's dawning. This I know, this I know, and I know I'll love you for the rest of my life. Love you for the rest of my life. It's weird. seltene Konzert- und Studioaufnahmen geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie aus Studios in London und Los Angeles aus den Jahren 1965 und 67. Los ging's mit einem Demo, das Ray Davis Ende Mai 65 für seinen Musikverleger aufgenommen hat. Von den Kinks gibt's keine Version von dem Song This I Know heißt er. Danach gab's Gelegenheit, Beatles-Produzent George Martin, klassische Bläser und ein paar Beatles bei den Arbeiten an Penny Lane zu belauschen. Laut CD-Cover eine Overdub-Session vom 9. Januar 1967. Und schließlich gab's eine noch unvollendete Version von Brian Wilsons Meisterwerk Good Vibrations. Good Vibrations war als einer der Songs für das 67er Beach Boys-Album Smile vorgesehen. Erschienen ist diese LP nie. Unlängst gab es im englischen Musikmagazin Mojo wieder einen Bericht über die Sessions zu dieser Beach Boys-Platte. Teile davon erschienen später zwar auf verschiedenen Alben, aber die experimentellsten Passagen des Smile-Projekts bekam man lange Zeit nicht zu hören. In Reaktion auf den enthusiastischen Artikel zur Smile-Platte schrieb ein Leser dem Mojo-Team, man solle doch um Himmels Willen nicht so viel Aufhebens wegen der Smile-Sessions machen und nach einer vollständigen Veröffentlichung rufen. Die Kiste mit den Smile-Bändern sollte besser wie die Büchse der Pandora verschlossen bleiben. Die wahre Magie von Smile wäre, dass das Projekt eben unveröffentlicht ist und die Bänder einigen unangenehmen Hörstoff bieten. Was man da höre, schreibt der Leser, sei ein wahres Genie der modernen Musik auf dem Weg in die Geisteskrankheit. Das meint zumindest Steve Ingles. The diamond necklace played the pawn, hand in hand some drummed along, woe to a handsome man at baton. A blind class aristocracy, back through the opera glass, you see the pit in the pendulum drum. Taken me, dim chandelier awakened me to a song dissolved in the dawn. The music hall, a costly bow, the music all is lost for now to a muted trumpeter's swan. Colonnaded ruins dawn. Dove crested towers, the hour was struck, the street quicksilver moon. Carriage across the fog, to step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. While at port adieu. And I, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the word, wonderful thing, a children's song. Das waren Ausschnitte aus den Aufnahmen zum Beach Boys Album Smile aus dem Jahr 1967. Um rare Konzert- und Studioaufnahmen geht's in dieser Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Hier sind ein Gitarrist und ein Schlagzeuger beim Ausprobieren von ein paar Ideen. Es ist der 14. November 1969, Ort der Handlung, ein Studio in New York. Let's title this one Jungle, so we know which one this one is, okay? Thank you. Thank you. Jimi Hendrix und Buddy Miles am 14. November 1969. Jungle nannte Hendrix den ersten, ansonsten nicht veröffentlichten Song, und danach tauchen in der Session noch Themen aus anderen Hendrix-Nummern auf, zum Beispiel aus Easy Rider und der balladesken Instrumentalimprovisation, die Hendrix beim Woodstock Festival gespielt hat. Und ganz zum Schluss hört man noch, wie Hendrix Buddy Miles ein paar Takte von noch einem neuen Song vorsingt, von Freedom. Veröffentlicht wurde dieser Session-Ausschnitt im Einverständnis mit den Nachlassverwaltern von Hendrix, von Decca Records. Morning Symphony Ideas heißt die CD, sie erschien im Jahr 2000. Von Decca Records erschienen darüber hinaus auch drei tontechnisch hervorragend restaurierte Konzertmitschnitte von Hendrix aus den Jahren 68 und 69. Die Bestellung ist aber nur per Internet möglich. Hier sind die Chambers Brothers mit einer raren Version von You Make the Magic. There's a feeling that I feel my song is sung. There's a feeling that I feel when a song is sung. Kind of make me wonder, where did it come from? Somebody's soul, somebody's mind, somebody's heard it and feeling fine. I've been thinking, oh yeah, how music sometimes make me cry. And the feeling, oh yeah, that I get from music that makes me high. Oh, hear me talk, what does it do? I hear a singer say, say I love you. The drum, a piece of drum. Das waren die Chambers Brothers, vermutlich anno 1972 mit You Make the Magic. Vor 2 Jahren tauchte überraschend eine Billigpreis-CD von den Chambers Brothers auf in einer bundesweiten Buch- und Plattenhandelskette. Für etwa 5 Mark bekam man damals 11 rare Live-Aufnahmen und obskure Studio-Tracks, ein Fest für Chambers Brothers-Fans. Das Copyright der Aufnahmen liegt bei einer Plattenfirma namens SRI Records. Universe Gold heißt das Label, das das Recht zur Lizenzveröffentlichung erworben hat, und vertrieben wird oder wurde die Platte von FNM, und das ist die Abkürzung von Falcon Neue Medien. Die Suche nach der Platte lohnt sich, allerdings sollte man die Angaben zu Orten und Daten der Aufnahmen nicht allzu ernst nehmen. Knapp 2 Stunden mit seltenen Studio- und Live-Aufnahmen gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk eine Zeitreise zurück zum Samstag, den 20. Oktober 1990. In Berlin spielt eine Band aus den USA. Am Freitag hatte sie auch schon im Internationalen Kongresszentrum gespielt. Ein Sender vor Ort hat die gute Idee, das 2. Konzert live zu übertragen. Allein das Publikum schaffte es schon, den nüchternen Bau zu verwandeln, und dann hatte die Band auch noch einen ihrer magischen Tage. Ich weiß, dass es so war, weil ich das Glück hatte, das Konzert mit lieben Freunden miterleben zu können. Von den Grateful Dead ist die Rede, und sie haben an diesem Abend, am 20. Oktober 1990, tatsächlich Dark Star gespielt. Once in the clouds.